Traktor aufgeplaut, wo die schönen Mädel schauen oben raus. Unsun Tri und Tralla, unsun Falleralla, unsun Falleri und Fallera. Unsun Rindelspembel, unsun Jokokoks, unsun Falleri und Fallerallera. Unsun Tri und Tralla, unsun Falleralla, unsun Falleri und Fallera. Ein lustiger